Denn dass das Schreien nach einer neuen Kriegsflotte, nach Wiedergewinnung unserer Kolonien und so weiter wirklich bloß ein albernes Geschwätz ist, ohne auch nur einen Gedanken praktischer Ausführbarkeit zu besitzen, wird man bei ruhigem Überlegen wohl kaum zu bestreiten vermögen. Was man aber in England diese unsinnigsten Ergüsse teils harmloser, teils verrückter, aber immer im stillen Dienste unserer Todfeinde stehender Protestkämpfen politisch ausnützt, kann nicht als günstig für Deutschland bezeichnet werden. So erschöpft man sich in schädlichen Demonstrationchen gegen Gott und alle Welt und vergisst den ersten Grundsatz, der die Voraussetzung für jeden Erfolg ist, nämlich, was du tust, tue ganz. Indem man gegen 5 oder 6 Staaten mault, unterlässt man die Konzentration der gesamten willensmäßigen und physischen Kräfte zum Stoß ins Herz unseres verruchtesten Gegners und opfert die Möglichkeit einer bündnismäßigen Stärkung für diese Auseinandersetzung. Auch hier liegt eine Mission der nationalsozialistischen Bewegung. Sie muss unser Volk lehren, über Kleinigkeiten hinweg aufs Größte zu sehen, sich nicht in Nebensächlichkeiten zu zersplittern, sondern nie zu vergessen, dass das Ziel, das wir heute zu fechten haben, die nackte Existenz unseres Volkes ist und der einzige Feind, den wir treffen müssen, die Macht ist und bleibt, die diese Existenz uns raubt. Es mag uns manches bitter schmerzen, aber dies ist noch lange kein Grund, der Vernunft zu entsagen und in unsinnigem Geschrei mit aller Welt zu hadern, statt in konzentrierter Kraft sich gegen den tödlichsten Feind zu stellen. Im Übrigen hat das deutsche Volk so lange kein moralisches Recht, die andere Welt ob ihres Gebarens anzuklagen, solange es nicht die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen hat, die das eigene Land verkauften und verrieten. Das ist kein heiliger Ernst, wenn man wohl gegen England, Italien und so weiter aus der Ferne schimpft und protestiert, aber die Lumpen unter sich wandeln lässt, die im Sold der feindlichen Kriegspropaganda uns die Waffen entwanden, das moralische Rückgrat zerbrachen und das gelähmte Reich um 30 Silberlinge verjobberten. Der Feind tut nur, was vorauszusehen war. Aus seinem Verhalten und Handeln sollten wir lernen. Wer sich aber durchaus nicht zur Höhe einer solchen Auffassung bekennen will, der mag als letztes noch bedenken, dass dann eben nur Verzicht übrig bleibt, weil dann jede Bündnispolitik für alle Zukunft ausscheidet. Denn wenn wir mit England uns nicht zu verbinden vermögen, weil es uns die Kolonien raubte, mit Italien nicht, weil es den Südtirol besitzt, mit Polen und der Tschechoslowakei an sich nicht, dann bliebe außer Frankreich, das uns nebenbei aber Elsass-Lothringen stahl, in Europa niemand übrig. Ob damit dem deutschen Volke gedient ist, kann kaum zweifelhaft sein. Zweifelhaft ist immer nur, ob solch eine Meinung von einem einfältigen Tropf vertreten wird oder einem gerissenen Gegner. Soweit es sich dabei um Führer handelt, glaube ich immer an das Letztere. So kann nach menschlichem Ermessen eine Umstellung der Psyche einzelner, bisher feindlicher Völker, deren wahren Interessen in der Zukunft ähnlich den unseren gelagert sind, sehr wohl erfolgen, wenn die innere Stärke unseres Staates sowie der ersichtliche Wille zur Wahrung unseres Daseins uns als Bundesgenossen wieder wert erscheinen lassen und weiter den Gegnern einer solchen kommenden Verbindung mit vordem unseren feindlichen Völkern nicht wieder durch eigene Ungeschicklichkeit oder gar verbrecherische Handlungen der Nährstoff zu ihrem Treiben gegeben wird. Am schwersten zu beantworten ist der dritte Einwand. Ist es denkbar, dass die Vertreter der wirklichen Interessen der bündnismöglichen Nationen ihre Ansichten durchzusetzen vermögen gegenüber dem Wollen des jüdischen Todfeindes freier Volks- und Nationalstaaten? Können die Kräfte zum Beispiel der traditionellen britischen Staatskunst den verheerenden jüdischen Einfluss noch brechen oder nicht? Diese Frage ist, wie schon gesagt, sehr schwer zu beantworten. Sie hängt von zu vielen Faktoren ab, als dass ein bündiges Urteil gesprochen werden könnte. Sicher ist jedenfalls eines: In einem Staate kann die derzeitige Staatsgewalt als so fest stabilisiert angesehen werden und so unbedingt den Interessen des Landes dienend, dass von einer wirklich wirksamen Verhinderung politischer Notwendigkeiten durch internationale jüdische Kräfte nicht mehr gesprochen werden kann. Der Kampf, den das faschistische Italien gegen die drei Hauptwaffen des Judentums, wenn auch vielleicht im tiefsten Grunde unbewusst durchgeführt, was ich persönlich nicht glaube, ist das beste Anzeichen dafür, dass wenn auch auf indirekten Wege dieser überstaatlichen Macht die Giftzähne ausgebrochen werden. Das Verbot der freimaurerischen Geheimgesellschaften, die Verfolgung der übernationalen Presse sowie der dauernde Abbruch des internationalen Marxismus und umgekehrt die stete Festigung der faschistischen Staatsauffassung werden im Laufe der Jahre die italienische Regierung immer mehr den Interessen des italienischen Volkes dienen lassen können, ohne Rücksicht auf das Gezische der jüdischen Welthydra. Schwieriger liegen die Dinge in England. In diesem Lande der freiesten Demokratie diktiert der Jude auf dem Umweg der öffentlichen Meinung heute noch fast unbeschränkt. Und dennoch findet auch dort ein ununterbrochenes Ringen statt zwischen den Vertretern britischer Staatsinteressen und den Verfechtern einer jüdischen Weltdiktatur. Wie hart diese Gegensätze häufig aneinanderprallen, konnte man nach dem Kriege zum ersten Mal am klarsten erkennen, in den verschiedensten Einstellungen der britischen Staatsleitung einerseits und der Presse andererseits zum japanischen Problem. Sofort nach Beendigung des Krieges begann die alte gegenseitige Gereiztheit zwischen Amerika und Japan wieder in Erscheinung zu treten. Natürlich konnte auch die großen europäischen Weltmächte dieser neuen drohenden Kriegsgefahr gegenüber nicht in Gleichgültigkeit verharren. Alle verwandtschaftlichen Bindungen vermögen in England dennoch nicht ein gewisses Gefühl neidischer Besorgtheit gegenüber dem Anwachsen der amerikanischen Union auf allen Gebieten internationaler Wirtschafts- und Machtpolitik zu verhindern. Aus dem einstigen Kolonialland, dem Kinde der großen Mutter, scheint eine neue Herrin der Welt zu erstehen. Man versteht, wenn England heute in sorgenvoller Unruhe seine alten Bündnisse überprüft und die britische Staatskunst mit Bangen einen Zeitpunkt entgegenstarrt, an dem es nicht mehr heißen wird, England über den Meeren, sondern die Meere der Union.